Thomas muss mir ja nicht einschlagen, ich moderiere schon an. Läuft die Aufnahme? Dritte Part hier von Dropkick Drama. Läuft die Aufnahme? Ja. Die Aufnahme muss laufen. Dropkick Drama wurde ja jetzt übernommen von der NWO. Ja, das glaubst auch nur du. Und die Sendung heißt ab jetzt auch nicht mehr Dropkick Drama, sondern die Ringglocke. Ja, das glaubst ja wohl nur du. Nö, das glaube ich nicht, das ist so. Ja, ja, ja. So. Wenn sie wieder untergehen wie die Ringglocke, 8 Folgen und dann war es das. Ja, aber man sollte das nicht unterschätzen, auch 8 Folgen können natürlich etwas Großartiges sein. Müssen aber nicht. Waren aber in dem Fall. Nein. Doch, natürlich. Nein. Jetzt geh hier mal weg vom Mikro, du. Ich wollen wir hier gar nicht mehr haben. Guck mal, Jay McInerney, ein starker Abgang, ist auch ein sehr schönes Buch. Achso, ja. Ich wollte eigentlich noch über was reden, aber ich glaube, da wirst du mir nicht bei helfen hier. Ja, erzähl mal, Mirko, was wolltest du denn reden? Ausnahmsweise darfst du in meiner neuen Sendung der Ringglocke auch mal einen Gastbeitrag. Ich bin ja eigentlich der Moderator, würde ich ja mal sagen. Nö, du vermittelst ja nicht. Mirko hat ja das fast schon das große Latinum. Woher stammt denn das Wort Moderator? Und was bedeutet das im eigentlichen Sinne des Wortes? Ja, wir wollen heute noch über Musik sprechen. Hast du gestern eigentlich Wer wird Millionär gesehen? Nein. Da kam ja die Frage, welches der folgenden Wörter bedeutet Oberstadt wortwörtlich? Da war Kolosseum zur Auswahl, Akropolis zur Auswahl. Was war denn noch? Was waren denn die anderen Sachen? Kolosseum. Ist das schon wieder interessant? Wenn du alleine moderierst, schrecklich ist das ja. Kolosseum, Akropolis. Sekundenlange Pausen hier. Ja, sagen wir mal, du hast den 50-50-Joker schon gesetzt und es sind nur noch Kolosseum und Akropolis zur Auswahl. Welches dieser Worte bedeutet denn Oberstadt? Kolosseum. Das ist falsch und es kommt von Akropolis. Polis ist die Stadt. Nun geht es ja nicht um lateinische Begriffe, sondern Akropolis ist ja griechisch. Aber von Metropole, Metropolis, hättest du das natürlich ableiten können, wenn du nachgedacht hättest. Aber da du nicht nachgedacht hast, hast du natürlich auch die Übernahme der früheren Sendung Dropkick Drama, die heute Ringglocke heißt, durch die NWO zugelassen. Das Zeug heißt nicht Ringglocke. Ich stelle die Folgen immer noch ein und ich werde da bestimmt nicht Ringglocke hinstellen. Wie, du stellst die Sendung ein? Nur weil sie übernommen worden ist, wird sie eingestellt? Stell die Sendung rein. Rein? Wo rein? Ins Internet. Das Internet gibt's ja nicht mehr. Hast du das auch übernommen, oder was? Das Internet ist ja abgeschafft worden, weil da haben die Leute zu viel Zeit mit verschwendet und haben dann aufgehört, Bücher zu lesen. Und dann wurde, weil die Leute aufgehört haben, Bücher zu lesen, verdunkelte sich die Welt und war kurz vor dem Untergang. Und da hat man gesagt, den Untergang der Welt können wir nur verhindern, indem wir das Internet abschalten. Thomas, ich dachte, wir wollen ein bisschen über Bücher und Musik sprechen. Ach so, ja. Fang mal an. Welche CD hast du dir denn heute gekauft? Oder vielmehr, welche CD hast du dir denn kaufen lassen? Kaufen lassen. Mal gucken, ob du die heute Abend hier noch abliefern musst oder ob du die mit nach Hause nehmen darfst. Wir sind Helden. Bring mich nach Hause. Ja, wer ist denn der Held? Ich. Lies mal den längsten Titel. Alles. Des Albums vor. Ja, das ist der erste Track. Alles. Nee, den längsten. Track 9. Meine Freundin war im Koma und alles, was sie mir mitgebracht hat, war dieses lausige T-Shirt. Das ist schon mal ein schöner Songtitel. Welche Bewertung hat denn dieses Album im Stern bekommen? 5 Sterne. Das bekommt aber auch recht viele Alben, um das mal so zu sagen. Welches Album hat denn in der Vorwoche 5 Sterne vom Stern bekommen? Eels, Tomorrow Night, Morning. Kennst du dieses Album von Eels? Ja, das habe ich ja auch. Kaufst du dir ab jetzt jedes Album im Stern, was in der Hauptgeschichte ist und 5 Sterne bekommen? Nee, bestimmt nicht. Aber 2 Wochen. Da wäre ich ja arm bei. Aber 2 Wochen hintereinander hast du das ja jetzt gemacht. Ja, ausnahmsweise. Ach so. Ja. Dafür habe ich das 5 Wochen davor aber auch nicht gemacht, du. Ja. Hast du dir noch weitere Alben gekauft? Nein, habe ich nicht. Wartest du das darauf, dass ein Album rauskommt und das du dir dann sofort kaufen wirst? Oder ist im Moment nichts sozusagen. Nein, das tue ich nicht. Sozusagen nichts in Aussicht im Moment, wo du sagst, endlich kommt das, hoffentlich ist es bald da. Nee, momentan habe ich das nicht. Das ist ja interessant, das geht mir so ähnlich. Ich überlege gerade, nein, da ist nichts Besonderes. Ich habe noch ein Album, was ich mir vielleicht nochmal kaufen werde, aber das ist schon seit ein paar Wochen raus. Welches denn? Lost in the Woods. Lost in the Woods. Jetzt überlege ich, von wem das sein könnte. Fällt mir aber im Moment nicht ein. War das dieses Album des Monats in der Visions? Nee. Von wem ist das? Von welcher Gruppe? Da war ein Track von auf dem Rolling Stone mit dem Prince-Album, deshalb kam ich da drauf. Das gefiel mir ganz gut. Ist das der Name der Band oder des Albums? Das weiß ich nicht mehr, aber ich meine, das ist sogar der Name der Band. Hier in unserem Studio sind jetzt unqualifizierte Gäste, die an der Studioscheibe hier reingucken und dümmlich vor sich hingrinsen. Liegt alles an deiner Planung, Thomas. Das sind bestimmt die Moderatoren der Konkurrenzsendung Music Times. Ja, und Thomas hat die wieder reingelassen. Also wenn ich das hier nicht mache, dann funktioniert hier nichts. Und diese Sendung Music Times, die wurde ja auch von mir übernommen, so wie Drop Creep Drama. Jetzt werden die Scheiben hier eingeschlagen. Ich sag ja, wenn ich hier nicht moderiere, dann klappt hier nichts. Dann kommt die Konkurrenz hier einfach reingelaufen, ne? Ja, das Thomas, wie hast du das wieder geschafft? Hast du die Türsperre weit auf hier, bitte Konkurrenz reinlaufen oder wie? Aber wenigstens haben wir hier ein professionelles Studio mit einer Scheibe nach außen, so ähnlich wie das in New York bei diesen Morning-Shows im Fernsehen ist, bei NBC. Das ist ja der Wahnsinn, ja. Thomas. Das hatten wir vorher auch. Das kann man so sagen. Also dieses Album von dem Radiohead-Drummer, von dem Phil Selway, würde mich noch reizen. Das hat ja, da habe ich einen Track gehört im Sunday Service Podcast, der war sehr interessant. Und da habe ich dann noch gehört Hell Songs. Da haben die ja doch auch einen Song gespielt aus dem Album. Das klang auch sehr interessant. Hell Songs, das ist irgendwie so eine ganz schräge Band, die quasi Heavy Metal, Hard Rock Stücke covert und die so ein bisschen im Folk-Gewand präsentiert. Und da haben sie ein Stück von Pantera gespielt. Aber die machen das wohl auch so bei Stücken von AC/DC und anderen Guns N' Roses und so und spielen die dann eher so als Folkrock. Das klang sehr interessant und das Album, denke ich, werde ich mir auf alle Fälle zulegen. Das hatten sie hier im Laden leider nicht. Stattdessen habe ich mir zwei andere CDs gekauft. Ich rede nicht mehr. Es lohnt sich nicht. Dann rede ich auch nicht. Ich finde so, man könnte auch mal eine Folge Dropkick Drama früher jetzt Ringglocke reinstellen, wo einfach mal 30 Minuten Schweigen ist. Ich rede erst wieder, wenn wir Hände schütteln und alles wieder gut ist. Dann schütteln wir mal Hände. Aber der Mirko haut mir auf die Hände, der schüttelt gar nicht. Der ja, weiß, das sollte ja nur damit, dass hier gehört wird. Die jungen Leute von heute, die wissen gar nicht mehr, wie man sich gegenseitig die Hände gibt, um sich zu begrüßen. Die hauen sich nur noch auf die Hände. Kriege ich nochmal die Hand? Ja. Also wir schütteln uns jetzt die Hände, man hört es mal nicht. Man hört das doch. So. Okay. Okay, alles ist wieder gut. Juhu. Ja, Mirko, wolltest du mal eine Frage stellen? Ja, Thomas, was hast du dir denn noch an CDs gekauft? Ich habe mir heute zwei CDs gekauft. Ja, super, was denn? Es ist ja so ein bisschen mehr wie Music Times. Was hast du denn gekauft, Thomas? Also, als erstes habe ich mir von, wie heißt denn die Band? Ich habe den Namen vergessen. Aber komm mal nach, die liegt doch da hinten. Die liegt da ja gar nicht. Die ist so toll. Die Band heißt Hurts und das ist ganz Happy, Happy, Happiness. Das neue Album Happy, Happy, Happiness. Heißt das so? Ja. Boah, toll. Toll. Toll. Da sind auch Lieder drauf. Wie viele Lieder? Ich glaube, das sind so 11 Lieder. Sind die auch toll, die Lieder? Ja. Toll. Ich habe sie noch nicht gehört. Aber ich bin da ganz happy. Was hast du die noch nicht gehört? Weil ich ja ganz happy bin. Was hast du denn hier noch gekauft? Happiness. Was hast du denn hier noch gekauft, der CD? Materia. Oh, kannst du das auch nachsingen? Das Schöne an Materia ist, dass da auch eine CD noch dabei liegt, eine Bonus-CD. Was ist da drauf? Nur instrumental. Also, das ist ja toll, toll, toll, toll, toll. Ja, wo kriegt man diese Drogen? Was? Wo kriegt man diese Drogen? Ich weiß auch nicht. Hat man eigentlich als Spezialgast noch Mira hier? Ich weiß das nicht, da müsstest du mal vor die Tür gucken, vielleicht steht die da ja. Nee, dann mach ich nicht. Mach mal die Tür auf. Mach mal nicht. Oh. Mira, komm mal her. So, vielleicht kommt sie jetzt. Ich glaub das nicht. Hoffentlich. Da ist sie. Vielleicht kommt sie. Juhu. Wollen die mal in unserem Podcast haben. Gute Laune. Hi. Sag mal was, Mira, sag mal was. Moin. Jetzt geh mal näher ans Mikro. Moin. Toll, toll, toll. Erzähl mal was, Mira, erzähl mal einen Witz. Mira ist heute nicht so fröhlich, deshalb müssen wir fröhlicher sein. Aber wir sind fröhlich. Ich hab einen guten Witz. Mira hat einen Witz. Ja, aber mir fällt der gerade nicht ein. Das war aber lustig. Fritz Fritzchen ging mit seiner Oma zum Wald. Da fragte die Oma, siehst du den Wald schon, Fritzchen? Da sagte Fritzchen, nee, die Bäume sind davor. Da ist guter Witz. Mit Fritzchen und Mira. Toll. Aber Mira guckt ganz traurig. Wo ist denn Mira? Peitsch. Möchtest du noch Werbung machen? Für Music Times, nee, den Podcast. Nein, noch dir das. Wie heißt die URL? URL, Homepage, die Adresse, Dingens. www.music-times.com. Und wie schreibt man Times? Mit Y oder mit I? Times oder Times? Times. .de oder .jimdo? Ich sagte gerade .jimdo.com. .com. Und wie viele Folgen gibt's denn da schon? Zwei normale und eine Spezialausgabe. Und eine Spezialausgabe mit Auszügen aus Top Gamma. Ist das denn überhaupt erlaubt? Hast du die Rechte von den Dropkick-Drama-Besitzern? Ja! Achso, okay. Und worum geht's denn in dem Podcast? Um Musik! Doll, und was für Musik? Musik halt, Pop-Rock. Welches, was für Künstler? Welches ist denn deine Lieblingssängerin? Sängerin? Geht's jetzt nur Sängerin? Ja, ja. Justin Bieber. Das ist ja keine Sängerin. Achso. Und jetzt sind wir wieder beim Wrestling. Mira kämpft gegen Mirko. Ja. Sag mal, Mira, wer ist denn deine Lieblingssängerin? Sag mal, oder Sänger, geht beides. Justin Bieber und wer und Sängerin? Justin Bieber Sänger und wer ist die Sängerin? Oder andersrum. Sängerin? Ja, Lady Gaga. Nee, ich hab noch andere. Pink. Was? Pink. Nee, danke. Was denn? Kitty Perry. Katie heißt das. Hast du denn schon das neue Album? Nein, nee, Holger wollte... Nee, Thomas wollte mir das andere, nicht Holger. Aber sie wollte es nicht. Schade, es wäre doch toll gewesen. Toll, toll, toll, toll, toll. Mir auch egal. Ja, sag mal, Lieblingssängerin. Los. Viele. Ja, sag mal eine. Kira Kescher. Kira Kescher. Shakira und Kescher. Shakira Kescher mit ihrem neuen Album. Was ist denn für ein Kescher? Fischkescher? Shakira Kescher mit Angeln am See. Oh, Shakira Kescher mit Angeln am See. Die ersten, toll. Die ersten Toten hier im Podcast. Macht ja nix. Ist ja live. Oh, ist die toll, toll, toll. Starkkäfig, Mensch mit Blut. Super. Oh. Ja, Mirko. Stift im Kopf. Mirko knall gegen. Danke. Wir müssen jetzt mal kurz unterbrechen, die Sendung von Dropkick Drama. Für einen medizinischen Zwischenbericht, bei dem zu viel Blut floss. Geflossen ist. Den werden die live auch senden aus einem Hochhaus? Nein, aus einem Hochsicherheitstrakt, in dem das mobile Studio der Wrestling-Gemeinschaft Dropkick Drama früher, heute die Ringglocke, weil die Sendung wurde ja übernommen, Mira. Du hast es noch nicht mitbekommen. Hä? Aber die Sendung Dropkick Drama gibt es in dieser Form nicht mehr. Die NWO ist einmarschiert, hat die Sendung Dropkick Drama übernommen. Und, ja, diese Sendung, heißt ab jetzt Ringglocke und ist auch keine Sendung mehr über Wrestling. Nicht toll, nicht toll, nicht toll. Sondern stimmt wird das? Nein. Die Ringglocke sendet jetzt nur noch Musik. Musik, bla. Musik, Musik. Ich verstehe nur bla. Mira, bla, sing bla. Doch mal was von deinen Lieblingskünstlern vor. Sing doch mal. Wie alt ist eigentlich Justin Bieber? Der ist doch höchstens 14, oder? 16 oder 18 ist er, 16 glaube ich. Ich hätte jetzt eher auf 10 getippt. Sing doch mal was vor von irgendjemandem, nein, den ich gerne nicht in Englisch. Wie viele CDs gibt ja es denn schon Deutsches von denen? Singen. Es gibt ja auch weiß tolle deutsche nicht. Sachen wie Michael Wendler. Michael Wendler ist ja super. Wie heißen nochmal diese hier, diese kleinen Viecher, die mal Jump, Jump. Oh, das sind Lemminge. Das sind die Rapper. Lemminge. Lemming, Jump, Jump. Das war das Doppel. Oh ja, das, toll, toll, toll. Das kenne ich nicht, das Lied. Was ist das ja, wirklich ein das Lied? Hatten wir ja. Hier. Ja, wirklich. Oh je. Toll, was hast du denn noch an vernünftiger Musik? Was nicht heißt, dass Michael Wendler keine vernünftige Musik ist. Hast du dir in letzter Zeit mal eine CD gekauft oder schenken lassen? Schenken lassen? Schenken lassen. Achso, ich habe schenken lassen verstanden. Schenken lassen. Eine neue CD, schenken lassen oder gekauft. Was ist die letzte CD, die du gehört hast? Meine letzte CD, die habe ich gestern gehört. Bravo Hits 69 ist jetzt schon alt, weil es gibt ja jetzt schon 70. Und warum hast du dir 70 nicht gekauft? Was war da für Musik drauf? Kesha. Ja. Shakira. Kesha. Ja. Justin Bieber. Ja. Lady Gaga. Ist auf jeder Bravo-Hits drauf. Bestimmt. Nein, da war keine. Katy Perry. Ja. Nein, leider nicht. 69, oh. Was war denn da noch drauf? Die habe ich natürlich auch, das ist ja klar. Das heißt aber nicht, dass es 69 Lieder sind, ne? Oh. Für die Schlauchsen unter uns. Nee, das ist nur Folge 69. Toll, nee, da wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. Und jetzt gibt es Folge 70. Ich weiß. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nächste, die rauskommt, 71 heißen wird. Was? Kommst du da? Ja. Boah. Mira, die hast du gehört, aber dir nicht gekauft. Die hast du gehört, aber dir nicht gekauft. Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh, Aprikose und in der Hose und ein Arschtritt dazu. Toll. Sowas lernt ihr in der Schule? Mira. Englisch? Nee, wir lernen da nicht Mira. Deutsch? Kunst? Mathe? Plus rechnen? Nee, plus das kennt ihr. Sag mal, Mira, du gehst ja am 13. November auch zum Wrestling. Am 13. Ich hab gedacht, das wäre am 8. Nein, am 13. Und du hast am 6. Geburtstag. Ja, und es ist am 13. November. Er wollte, und am 6. Er hat und mal am geschrieben, 6. dass er irgendwie am 6. Oktober Geburtstag hat. Oder? Nee, du hast am. In meinem Freundschaftsbuch, da gibt's solche, da kann man reinschreiben, wer da reingeschrieben hat, obwohl er auch nicht mein Freund ist. Toll. Wann er Geburtstag hat, da hat er 9. November geschrieben. Ja, das ist bestimmt ein Tippfehler. Am 9. November ist ja, das ist, da sind ja andere Dinge passiert. Ja, okay, Wrestling. Aber am 6. November hat Mirko Geburtstag, da sollte man nochmal sagen, dass alle Hörer von Dropkick Drama ihm dann natürlich Geschenke schicken müssen. Ja, auch genau. Hierfür wieder verweise ich auf das PayPal-Button, auf den PayPal-Button oben rechts. Auf dem bla, bla, bla. Da kann man gerne Geldbeträge ab 100 Euro hinschenken. Und am 13. November geht ihr zum Wrestling. Mira, und der was letzte, macht ihr da genau? Mira! Mirko! Mira, der letzte Thomas. Film, den du gesehen hast. Was ist der letzte Film, den du gesehen hast? Auch im Fernseher? Nein, vernünftige Filme auf DVD. Gestern hat Mira See No Evil im Fernsehen geguckt. Ja, Deutschlandpremiere. Obwohl sie erst 4 Jahre alt ist. Der kam um 4 Uhr. Ich bin noch nicht. Ach so. Was hast du denn wie alt ist denn gesehen alt auf DVD? Wie alt ist denn wohl die Mira? 15. Das darf man, nein, das darf man nicht, das darf man gar nicht sagen im Internet, weil das ist viel zu gefährlich. Ja. Die heißt ja auch eigentlich gar nicht Mira, die heißt ja hier eigentlich Fischkescher. Was hast denn du jetzt an letzten Film auf DVD geguckt? Oder bekommen? Die Noobs, klein aber gemein. Oh, toll. Das kenne ich gar nicht. Worum geht's denn da? Was ist das denn? Den Film. Was hast du zuletzt? Ach, den hast du auch zuletzt gesehen. Ja. Was hast du gestern im Fernsehen gesehen? Oder Super so? Mario Bros. Oh, das war bestimmt toll. Der war toll. Ja, denke ich. Den haben wir nicht gesehen. Wer hat damit gespielt? Super Mario Bros. Nein, Mario, Luigi Mario. Daisy. Yoshi. Nee, Yoshi hat leider nicht mitgespielt. Oh. Koopa. Toll. Die gibt's alle wirklich? Das waren gar keine Schauspieler? Das sind irgendwie so komische Tiere. Die Spiele sind auch alle echt, Thomas. Die wie Menschen aussehen. Ach so. Und ja. Da gibt es solche riesen Dinger, die haben so einen komischen Kopf, irgendwie Echsenkopf oder so einen runden Kopf, wie so ein Kugelfisch. Die sind voll riesig, diese Freunde. Und was guckst du als nächstes? Heute? Ja. Heute ist Samstag. Hinweisen 20.15 Uhr auf ProSieben Solitary. Super. Toll. Und aber am 2. gibt es ja Volksmusik. Toll. Und danach, weiß ich nicht wie spät, kommt Elton vs. Simon Show 7 oder 8 oder so. Ah, den hab ich ja schon gesehen, du. Ja, toll, du Schlaubeder. Aber du noch nicht. Doch, habe ich auch schon. Aber der Elton, der ist ja gut, aber der andere ist blöd. Toll. Finde ich. Ja. Der ist ja unsympathisch. Ich mag sie mehr. Elton ist besser. Ich fand das Spiel ja toll mit dem Lama, der als erstes von Lama angegrotzt ja, wird. Ja, toll. Ich habe das nicht gesehen. Was man dazu sagen muss, die Mira, die hat ja heute ein Wrestling-T-Shirt an, weil die geht ja am 13. November auch zum Wrestling. Ja, Rey Mysterio-T-Shirt. Siehst du das dann auch an? Ja. Kaufst du dir da auch ein neues T-Shirt? Ja, aber ich kaufe mir da eine Rey Mysterio-Maske. Damit der Zimmer. Und ich nehme einen Rey Mysterio-Sacksbuch damit. Ich glaube. Toll. Ich glaube, dass es da. Ja, weiß ich nicht, ob es die Masken da gibt. Mir kostet. Da würde ich mal vorher mich bei Amazon erkundigen, ob es da nicht Rey Mysterio-Masken gibt. Heißt das Amazon oder Amazon? Ich glaube, es heißt Amazon. Weil es ist ja Englisch. Amazonas. Amazing. Ja, Amazona, ich muss irgendwas essen. So, Mira, du darfst jetzt noch eine letzte Minute Werbung machen oder alles andere, was du willst sagen. Und dann bist du wieder aus der Schuh raus. Dann schmeißen wir dich hier hoch und aus dem Fenster. Dann bist du raus aus der Ringglocke. Bist du raus. Okay. Schubslärm, raus, raus, also, weg, weg, Feuer, Feuer. Komm, und zwar gegen bitte. Kane. So, eine Minute, hier, bis 21, hast du Zeit, irgendwas zu sagen? Ab jetzt, los. Okay, komm bitte auf www.music-tanz.gymno.com. Ich habe jetzt im Gästebucheintrag hier ein Bild. Hallo, das war ein falsches Wort. Ja, nicht zuhören, was ich gerade gesagt habe. Und kommt bitte auf die Seite und auf meinen neuen YouTube-Kanal. Das Video ist mal ein bisschen peinlich mit N. Ja, mein Kanal heißt www.youtube.com/, wie heißt jetzt dieser? /usa/ Vanessa, großes M, 62. Ja, und dann klick. Vanessa Enter. M62? Mhm. Gut. Für Vanessa, mein Lieblingsname, und für M, für Mira und 62, weil ich das gut merken kann. Oh, da wird wieder jemand krank. Ja, das ist ja schön. Toll, toll, toll, toll, toll. Ja, Mira. So, 21 Minuten sind vorbei. Wir schmeißen dich jetzt hochkant raus. Oh, je. So, weg ist er. Jetzt kommen wir wieder. Thomas, hast du das gesehen? Schokslam, Schokslam, Schokslam, toll, toll, toll, toll, toll. Ja, jetzt machen wir. Jetzt. Bei mir haben die Drogen jetzt glücklicherweise in ihrer Wirkung nachgelassen und ich kann wieder normal sprechen. Aber ich glaube, bei Mirko, der muss jetzt die nächsten 3 Tage so durchsprechen. Toll, toll, toll, toll, toll. So. Thomas, mach mal das Fenster zu. Das ist, geht gar nicht. Guck mal. Ach so, Fenster geht nicht zu. Guck mal. Toll, toll, toll, toll. Guck mal, Mira ist auf dem Weg aus dem Zimmer zum Balkon so gewachsen. Toll, toll, toll, das toll, ist toll. Ja erstaunlich. Ich glaube, da hat sie jemand gut gegossen. Ich werde mal ein Glas Wasser darauf trinken. Toll, toll, toll, toll, toll. Ich habe ja nichts zu trinken. Toll, toll, toll, toll, toll. Thomas, was steht da noch an? Ich habe mir ein Buch gekauft, aber ich kann nicht mehr lesen. Ich kann gar nichts mehr. Erzähl mal, wie das Buch heißt und worum es da geht. Oh, die Drogen nehmen nach. Ach, okay. So. Ah. Thomas, was hast du mir da ins Glas gepackt? Du, das weiß ich gar nicht. Das waren so grüne Pillen. Sag mal, was ist denn jetzt in den letzten Minuten passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe ja nichts gemacht. Ich habe hier ein Buch in der Hand. Soll ich da mal was drüber sagen? Ich weiß noch gar nicht, ob wir die Sendung überhaupt live stellen dürfen. Weil das mit den Drogengesetzen und so. Das ist gefährlich. Ja, ich muss mal gucken, ob wir das dürfen. Ich habe mir ein Buch gekauft oder kaufen lassen. Von du lässt ja auch alles kaufen, ne? Ja, warum auch nicht? Ja, das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Finde ich immer gut. John Grisham, das Gesetz. Das sind Stories, wie es drunter steht. Auf Deutsch Geschichten. Ja, Kurzgeschichten. Ein Bravourstück. Ja. Lies mal den Text vor. Ja, lies mal den Text, den kleineren Text hinten. John vor. Grishams Liebe galt schon immer dem Süden der USA, dort, wo alles ein bisschen langsamer läuft und die Menschen eigenwillig sind. Und so verwundert es nicht, dass er sein persönlichstes Buch hier ansiedelt und den Leser mitnimmt auf eine Reise zum Schauplatz seines Herzens. Mit ungeheurer erzählerischer Kraft ist er ganz nah bei seinen Helden, ihren großen Hoffnungen und kleinen Enttäuschungen. Ich kann heute nicht lesen. Die Drogen sind doch noch nicht ganz weg. Enttäuschungen. Max Stafford etwa, der die Chance seines Lebens bekommt und nicht eine einzige Minute zögert, um seinem alten Leben zu entfliehen, oder aber Adrian Keynes, der zum Sterben nach Hause kommt, doch aufs Schmählichste verstoßen wird. Figuren, die den Leser noch lange begleiten. John Grishams Geschichten, komisch, nachdenklich, traurig, aber immer mit einem Augenzwinkern erzählt, zeigen nachdrücklich, warum er zu den erfolgreichsten Schriftstellern der Welt zählt. Ja, das sind Kurzgeschichten. Hier sind, ich werde die mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kurzgeschichten. Bluesbrüder, Raymonds Heimkehr, die Fischakten, das Casino, Michael, vielleicht auch Michael, man weiß es nicht. Vielleicht ist der Michael Wendler gemeint. Wahrscheinlich. Alte Freunde, ein Ort zum Sterben. Wie viele Seiten? Schon sehr drauf, wie viele Seiten hat das Buch? Das Buch hat so ganz, ganz, ganz, ganz knapp 400 Seiten. Also da werde ich dann heute Abend direkt mal die erste Geschichte hoffentlich in einem durchlesen. Ja. Und die Schrift, das ist auch nicht zu klein. Also das fällt von. Das kannst du auch ohne Brille lesen. Ja, wenn die Drogen nachnehmen. Ich weiß. Ja. Ich habe mir auch ein Buch gekauft. Das von ja, zwar wir haben da schon mal so ein bisschen was von erfahren in deinem vorigen Teil, aber du kannst ja schon mal... Von Franka Potente, das Buch 10. Da steht, das gebrochene Herz der Witwe Nischki, das Glück der schwangeren Miu und die Kraft, die einem einzigen Reiskorn innewohnt. Franka Potente schlägt in ihren ersten literarischen Stories unterschiedlichste Töne an, dunkle, melancholische ebenso wie präzise, helle, und gewährt dabei sensible Einblicke in die japanische Kultur. Dieses Buch hatte auch 5 Sterne im Stern. 5 Sterne im Stern? Ja. Und die Zahl der Geschichten, denn auch hier handelt es sich um ein Geschichtenband, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allerdings deutlich kürzer und das Buch hat auch nur 165 Seiten. Ja, ich bin mal sehr gespannt auf mein Buch. Es gibt ja momentan viele Kurzgeschichtenbände. Ich glaube, von Stephen King habe ich ja schon einige Kurzgeschichten gelesen, aber jetzt von John Grisham habe ich noch nichts an Kurzgeschichten gelesen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das ist. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Da kenne ich auch nur die Romane. Man sieht ja hier bei mir im Regal noch die alten, die Firma, die Akte, die Jury. Das andere kann ich nicht lesen. Die Firma, die der Jury? Partner, der Partner. Ah, der Partner ist das andere. Der Partner, Anwalt, Begnadigung. Der Partner hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand sehr gut die Jury, die Firma ja. Und die Akte fand ich auch toll. Der Anwalt war auch sehr gut. Die fand ich sehr gut, auch von der Verfilmung. Der Anwalt, ja, das steht ja jetzt nicht hier, das fand ich aber auch gut. Und Berufung fand ich auch gut, hat mir auch gut gefallen. Ja. Ja. Hier stehen sowieso einige Bücher. Nein. Hier hat wohl mal jemand gewohnt, der viel liest. Denn Lesen bildet und ist gut. Ja, das war bestimmt Mira. Das glaube ich nicht. Ich habe sie noch nie mit dem Buch hier gesehen. Nee, ich auch nicht. Das ist nicht so gut. Naja, da muss man mal was dagegen tun. Ja, da kann man nicht viel gegen tun. Wenn jemand nicht lesen möchte, dann kann man ihn dazu nicht zwingen. Kann nur halt versuchen, durch die richtigen Bücher, die dann richtig spannend sind und die denjenigen richtig mitreißen, ihn da langsam heranzuführen. Axolotl Roadkill, das empfehle ich ja von Helene Hegemann, ein fantastisches Buch. Ist das so? Nein. Da habe ich anderes gehört. Schreckliches Buch. Das hat sich auch, da war ja damals der große Hype und die großen Streitigkeiten, weil sie ja ganz viel von einem aus einem anderen Buch abgeschrieben hat, aber auch keine Quellen angegeben hat. War das kein Blogger? Das war ein Blogger. Der Blogger hat aber ein Buch geschrieben. Und aus dem zweiten Buch von ihm hat sie das, glaube ich. So. Das heißt, sie hat das nicht direkt aus seinem Blog, sondern aus dem Buch dann. Der Blogger, wie heißt denn der? Der hat so ein... so nur ein Wort als Name, Arjen oder irgendwie sowas, der ist auch dadurch, für ihn ist das vielleicht dann ganz gut ausgegangen, weil durch diesen Skandal ist er auch ein bisschen bekannter geworden und sein Buch war sowieso nur bei so einem ganz kleinen Verlag, hat also nicht viel verkauft und danach habe ich aber zum Beispiel schon im, ich glaube im Rolling Stone oder im Musikexpress 2 Artikel gelesen, das heißt, der kriegt da doch einige Aufträge und ich vermute, das nächste Buch, was er jetzt schreibt, wird dann auch eher bei einem etwas größeren Verlag erscheinen. Also ja, vielleicht hat sich das für ihn dann doch rentiert. Doch recht gut geschrieben, Schriftsteller. Ich weiß nicht, ob er noch ich weiß nicht, ob seine Bücher wirklich besser sind. Ne? Ja, wenn sie da viel von abgeschrieben hat und das Buch nichts taugt, dann deutet das ja darauf hin, dass sein Buch auch nicht so toll ist. Ja. Ich fand seine Artikel jetzt im Rolling Stone auch solide, aber nicht herausragend. Also wenn ich beispielsweise einen Artikel von Stuckrad vom Barre im Rolling Stone lese, muss ich sagen, die gefallen mir dann deutlich besser. Von dem Benjamin von Stuckrad-Barre habe ich auch diesen letzten Band mit den ganzen Geschichten und Erzählungen, die er so bei den verschiedenen Zeitungen geschrieben hat und einigen neuen gelesen. Das war ganz gut. Mir fällt nur gerade der Titel nicht ein. Das war irgendwas mit Deutschland im Titel, glaube ich. Aber weiter weiß ich nicht. Und da waren diesmal auch ziemlich viel politisch im Sinne, dass er irgendwelche Politiker bei Wahlkampfauftritten und sonstiges beobachtet hat und darüber recht ironisch dann geschrieben hat. Empfehlenswertes Buch. Aha. Ja. Ja, ich habe mir noch einen Film geholt für heute Abend. Ich hatte ja mal was wissen wir noch nicht, ob er ausgeliefert wird. Ja, doch, das wird natürlich. Ich hatte mir ja mal Quarantäne auf Blu-ray gekauft. Der war sehr gut, der gefiel mir sehr gut. Das war ein Remake von dem Original Rec. Also wie bei so einer Kamera. Und da ist jetzt der zweite Teil von rausgekommen, deshalb dachte ich mir, okay, holst du das Original nochmal, den ersten Teil von, und den zweiten Teil werde ich mir dann auch nochmal holen. Und ja, den ersten Teil, den werde ich mir wohl heute Abend mal auf Blu-ray angucken, der war recht billig. Man weiß das noch nicht, ob das passieren wird. Doch, und dann werde ich mir wohl auch mal den zweiten Teil holen, denn der ist noch nicht so teuer, bezahlbar. Thomas, hast du sonst noch... Womit ist denn dieser Film zu vergleichen? Ist das sowas wie Saw? Nein, eindeutig nicht. Es geht in diesem Film um ein Kamerateam, das einige Feuerwehrmänner begleitet in ihrem Geschehen. Also es ist auch mit so einer Wackelkamera gedreht. Das ist ganz gut, das wirkt dadurch sehr authentisch. Und die gehen dann in so ein Haus, wo seltsame Laute zu hören sind. wird dann nichts weiter Schlimmes gedacht und da ist wohl so ein Virus ausgebrochen und dann wird das ganze Haus unter Quarantäne gestellt und die kommen da nicht mehr raus. Und was ich gehört habe, ist, was ich auch sehr gut finde, der zweite Teil von REC, der grenzt wohl direkt mit der Story an den ersten ran und muss auch nicht weiter schlecht sein. Also man... Der muss Teil nicht schlecht sein, könnte aber. Ach, nein. Also zwei Teile sind ja oft schlecht, aber ich habe da einige Amazon-Bewertungen gelesen, also der soll wohl wirklich gut sein. Aber der ist ja sicherlich ab 18. Ja, das macht ja nichts, ich bin ja volljährig, ist ja kein Problem. Thomas, hast du sonst noch irgendwelche Themen, die du äußern willst? Ansonsten wären wir auch mit dem dritten Teil durch. Ne, wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit, wir haben jetzt zwar keine Themen mehr. Man sieht es, wir strecken auch schon ein bisschen. Man baut, wir machen das so ähnlich wie bei den Schallplatten früher. Wir haben noch, als wir bei Benning waren und uns da die CD-Abteilung angeguckt haben, haben wir aus Anlass einer dort liegenden Flashdance-CD noch über das Thema Füllmaterial auf Alben der 80er Jahre gesprochen. Und so ein bisschen ist das jetzt hier auch in der Sendung. Das einzig Gute war ja auch schon so, wir haben schon so ein bisschen in Teil 2 und Teil 3 Füllmaterial. Obwohl natürlich Teil 2 der historische doppelte UNO-Sieg durch denjenigen, ja gut, Mirko konnte halt die Regeln nicht verändern auf dem iPhone oder iPod Touch vielmehr. Das lässt das Ding halt nicht zu. Und somit hat er halt zweimal verloren. Das ist schon ganz gut so. Einmal, beim zweiten Mal war ja der Akku leer. Ja, genau, beim zweiten Mal hat er dann auch verloren und da war der Akku dann so verärgert, dass er sich kurz danach entleert hat. Ich würde mal sagen, wir beenden diese historische dreiteilige Sendung so etwas Tolles. Sollen wir nicht am Ende noch ganz kurz irgendwas zum Thema Wrestling sagen, damit die Leute, die das als Wrestling-Podcast runterladen, zumindest noch irgendwie eine Entschuldigung haben, dass sie bis hier durchwahlen. Genau, noch sowas. Hat aber sowieso, glaube ich, sowas kann. Richtig Gutes zum Ende, damit man dann am Ende die gute lass Meinung uns, über, wie sowas gibt es denn an Neuigkeiten. Lass uns mal überhaupt überlegen. Also tatsächlich ist es. Weil, ja, was auch toll war bei SmackDown, ich meine, hast du SmackDown gesehen? Du? Jetzt von gestern noch nicht. Da kam ja der Undertaker, das ist eine Rückkehr und dann wollten sie ihn die so gesundheitlich im schlechten Zustand darstellen, hat der andauernd gehustet. Achso. Super, du. Habe ich nicht gesehen. Das war ein bisschen peinlich, oder? Als er das Mikro nicht hatte und er nur gezeigt wurde. Super. Egal. Bei SmackDown in der Sendung von der letzten Woche habe ich nur das Match von Alberto Del Rio gesehen gegen Rey Mysterio, weil ich da viel drüber gehört habe und speziell so mit dem Ringeinmarsch, dass sie wirklich versuchen, den Alberto Del Rio, wo sie ja vorher diese ganzen Vignetten gezeigt haben, als Star aufzubauen. Das heißt, er kommt dann irgendwie mit einem dicken Auto reingefahren, so ein bisschen erinnert an JBL und dann das Feuerwerk so ein bisschen wie bei Razor Ramon. Dann hat er einen eigenen Ringsprecher, der ihn auf Spanisch ankündigt. Das ist dann schon alles tatsächlich auch ganz gut gemacht gewesen, fand ich. Und er hat durch diesen Armbar Rey Mysterio eindeutig in der Mitte des Rings besiegt, also gleich einen Superstar besiegt und da hat man tatsächlich eigentlich es geschafft, innerhalb eines Abends einen Star aufzubauen. Und Mirko holt jetzt gerade das Lied I'm Fat von Rid L. Yankovic, was Roy Nelson bei der UFC, der ja nun doch ein bisschen dicker ist, als seine Einmarschmusik gewählt hat. Was eindeutig für seinen Humor spricht. Ob das alles legal ist, weiß ich nicht. Also mit der Einmarschmusik. Das ist natürlich... Ja, also das hier ist alles legal. Wir haben da voll viele hier Rechte und so. Und wann gibt es denn jetzt eigentlich den nächsten Wrestling-Pay-Per-View? Night of the Champions oder Night of Night Champions? Ist ja noch ein bisschen hin. Noch ein bisschen. Und, es ist ja jetzt erstmal UFC 118, das beziehungsweise zwei ja jetzt schon, aber das weiß man ja noch nicht. Genau, und aber wann ist denn jetzt eigentlich das nächste von TNA und was ist das nächste von TNA? Das nächste von TNA ist TNA No Surrender, denn da werden ja diese Tournaments fortgesetzt. Wie ist denn das? Im No Surrender ist, glaube ich, das Halbfinale und bei Bound for Glory dann das Finale? Genau. Jetzt erst Surrender und dann Bound for Glory. Aber jetzt ist schon im Halbfinale Kurt Angle gegen Jeff Hardy, oder? Ja, genau. Das heißt, im Finale wird dann auf jeden Fall Kurt Angle, weil er hat ja dieses Gimmick, dass er sonst aufhört. Mhm. Wer ist denn das zweite Match? Was ist denn das zweite Match jetzt? Mr. Anderson? Mr. Anderson gegen The Pope, D'Angelo De Niro. Nee, das kann ja irgendwie nicht. Würde, das ist ja auch unlogisch. Das, ne, das könnte schon, wieso nicht? Ja, stimmt. Das könnte schon. Der Pope hat ja schon mal so einen. Ich überlege gerade, ob man, weil Kurt Angle hat ja schon mal gegen The Pope, glaube ich, bei einem Pay-Per-View auch gekämpft, ob man als Main Event für Bound for Glory, nee, ich bin ziemlich sicher, dass es das dann Kurt Angle gegen Mr. Anderson wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass man The Pope weil man will ja immer noch versuchen, Bound for Glory, was man nicht schafft, aber trotzdem versucht man das als WrestleMania von TNA quasi aufzubauen. Naja. Da würde man, glaube ich, nicht The Pope reinsetzen. So viel Vertrauen haben sie in ihn noch nicht. Wo sein Gimmick gut ist, aber seine Innenringarbeit ist halt noch nicht ganz so gut. So, das war eine spannende Zeit voller Wrestling. Nee, wir müssen nochmal. Und Infos. Ja, gibt es noch weitere News? Die Luna Vachon ist scheinbar gestorben. Ich habe aber das gar nicht mitbekommen. Hast du da irgendwas mitbekommen, woran die gestorben ist? Weil die kann auch noch nicht älter. Wie alt war die? 48 war die, glaube ich. Ja, genau, unter 50. Ich weiß da nicht mehr so genau. Die war ja damals selbst als Wrestlerin. Zu einer Zeit, als es noch Leute gab, die einigermaßen, also auch Frauen gab, die einigermaßen zumindest im Ring noch funktioniert haben. Als ich das gelesen hatte, wussten sie, glaube ich, noch gar nicht, woran das lag. Das ist ja ganz interessant. Der Lance Cade ist jetzt gestorben, noch deutlich jünger. Sie ist jetzt 48. Relativ jung gestorben. In der New York Times war jetzt vor kurzem ein Bericht zum Thema Todesfälle im Wrestling, WWE, was viel in Verbindung gebracht wird mit der Kandidatur von Linda McMahon, die da viel angegriffen wird, weil halt gesagt wird, sie hat die Firma geleitet zu einem Zeitpunkt, als viele Wrestler sich quasi die Krankheiten oder die Schädigungen geholt haben, die dann 10, 20 Jahre später zum Tod geführt haben. Und wir wurden jetzt schon wieder hier von außen unterbrochen. Das hat mich so ein bisschen durcheinander gebracht. Jetzt gab in diesem Artikel offensichtlich ein ganz interessantes Zitat von Dave Meltzer. Und zwar hat der gesagt, dass bei einer Veranstaltung, ich weiß nicht, ob es SummerSlam 92 oder 91 war, dass ein Drittel aller Wrestler, die bei dieser Großveranstaltung mitgemacht haben, heute nicht mehr leben. Ein Drittel der Leute. Wirklich so? Ja. Und das ist natürlich schon heftig und wenn Linda McMahon sagt, in der Politik wäre sie gut aufgehoben, weil sie hat in der Wirtschaft viel Erfahrung gesammelt, indem sie diese Firma WWE halt verantwortlich geleitet hat, dann muss sie auch sagen, dass sie die Verantwortung für diese Todesfälle zum Teil mitträgt, zumindest da, wo die aufgrund von Medikamentenabhängigkeit und ähnlichen Dingen passiert sind. Wie schätzt du das denn ein, wenn diese ganzen Todesfälle jetzt sind? Heißt das, dass Linda McMahon keine Chance hat? Sie liegt ja sowieso. Ich hoffe, dann gibt es wieder schön Blut oder sowas. Das glaube ich nicht. Glaubst du, wenn Linda McMahon jetzt verliert, dass sie dann aufgibt, dann wird sie sich irgendwo ein anderes politisches Amt suchen oder vier Jahre später? Und selbst wenn sie es tun würde, würde es nicht direkt wieder Blut geben, denn jetzt ist man ja auf die Kinder ausgerichtet und die Kinder sind ja nicht von heute auf morgen wieder groß und älter. Das Problem ist mit dieser Kinderausrichtung, das hat man ja schon mal eine Zeit lang versucht, in den frühen 90ern war das, glaube ich. Da kam ja dann hier Doink the Clown und diese ganzen Kostümierten und Mabel. Und da hat man ja bei diesem einen King of the Ring Pay-Per-View, wo im Main Event dann irgendwie King Mabel gegen Nash damals noch als Diesel war, da hat man ja tatsächlich dann im Publikum bei einer WWE-Veranstaltung laute ECW-Rufe gehört, weil die Leute halt echtes Wrestling sehen wollten und nicht dieses Kindergeburtstags-Wrestling. Tja, so ist das. Meinst du, dass die Zeit wiederkommt? Was mit den Rufen oder wie? Ja, also dann nicht ECW, aber was weiß ich, dass irgendwann mal so eine Zeit kommt, wo zum Beispiel im Publikum ganz viele Leute... Rufen die bestimmt Eevee 2.0 oder? Nee, das glaube ich nicht, aber zum Beispiel sowas wie Ring of Honor oder so. Weil viele sagen ja, Ring of Honor ist technisches Wrestling. We Want Wrestling oder irgendwie sowas. Zum Beispiel, sowas würde auch passen. Das ist durchaus möglich. Wenn es mal so richtig schlimm wird, momentan ist das ja alles noch... Ich meine, es ist nicht richtig schön, aber es geht alles noch. Es ist alles noch in Ordnung, gibt noch ganz in Ordnung ein Match. Also es ist alles noch... Noch muss sich Seamus nicht als Doink the Clown verkleiden. Solange das noch ist, geht das. Ja gut, es gibt Poster, wo man ihn mit Ronald McDonald vergleicht. Und die Witze von John Cena, die sind auch eher so auf die Kinder ausgerichtet, aber... Die werden auch immer schlimmer. Das verstehe ich gar nicht. John Cena war früher mal so gut in den Promos und scheinbar kriegt er jetzt... Also früher hatte ich auch den Eindruck, da durfte er seine Promos selber ein bisschen verändern, als wenn er das jetzt einfach nicht mehr tut. Als wenn er jetzt dieses furchtbar geschriebene Zeug einfach vorträgt. Ich meine, er kann das ja gut vortragen, aber das innerlich ist das halt Murks. Ja, es gibt so ein paar lächerliche Sachen, zum Beispiel jetzt auch das Singers Finisher FU aufgrund der Abkürzung und diesem vollen Wortlaut jetzt Attitude Adjustment heißt und SCFU nicht mehr SCFU, sondern STF und sowas. Da finde ich blöd, vor allem, weil man hat ja jahrelang FU gehört. Step Over Toehold Facelock. STF. Ja. Ach so, wo wir gerade kurz über Ring of Honor gesprochen haben. Tyler Black, der aktuell ja, glaube ich, noch der amtierende Ring of Honor Champion ist und so langsam mal seinen Titel verloren müsste, wenn er es nicht schon getan hat, wechselt ja auch zur WWE und kommt dann da erstmal in den Trainingsbereich. Kennst du Tyler Black? Hast du mal was gesehen von dem? Mhm. Ein hervorragender Wrestler, auch eher von der Gewichtskategorie so in der Größe von, denke ich mal, Shawn Michaels, weiß ich nicht, bisschen größer, denke ich, als Rey Mysterio auf alle Fälle. Also technisch sehr, sehr gut, so vom Aussehen her sehr gut, aber bisher, was ich gesehen habe, in den Promos nicht so toll. Da bin ich mal gespannt, wie der sich schlagen wird bei WWE. Ja, jetzt haben wir aber auch genug Wrestling. So, ich würde sagen, wir enden unser heutiges super jetzt schon? toll. Jetzt schon? Drei Ausgaben. Mirko hat schon wieder, Mirko hat einen Drohnen. Sing doch mal ein Lied mit Rrrr. Nee, das kann ich nicht. Rrrr. Das war Materia. Ja, das war Rocky Drama 104 in drei Teilen, sowas gab es noch nie. 134? 104. Das ist ja wie die drei Fragezeichen der Dreitag. Ja. Erzähl mal was. Sag mal, was der Dreitag ist. Chris, wenn der jetzt so lange durchgehalten hat und das jetzt wirklich hören sollte. Das kann ich mir nicht vorstellen. So ein bisschen grenzen diese Sendung jetzt schon an Körperverletzung. Ich hoffe, dass du dir keine Klagen einhandelst. Also ich will mit dieser Sendung nichts zu tun haben. Die heißt noch nicht Ringlock, sondern Drama für alle, die Klagen loswerden möchten. Damit hätten wir diese Storyline auch geschlossen. Alle Klagen bitte an musictimes.jimdo.com. Da kann man sich dann gerne im Gästebuch äußern, wenn man irgendwelche Klagen hat. Chris, wenn du jetzt zuhören solltest unter Umständen noch, ich würde mich natürlich über eine Sendung mit drei Fragezeichen Inhalt und diversen Informationen und Neuigkeiten sehr freuen. Ja, und im Oktober kommt ja die Special. Ja, das ist richtig, aber der Oktober dauert noch ein bisschen. Ja. Ja, und momentan gibt es ja auch deutlich Sachen zu besprechen an drei Fragezeichen, da gibt es eigentlich immer was und deshalb würde ich mich doch freuen, wenn wir uns da mal in Verbindung setzen. Zu dem Weltrekord meinst du? Ja, auch zum Beispiel, aber da weiß ich jetzt nicht so viel von, worüber ich. Musst du mal recherchieren vorher. Ja, so andere Sachen, aber egal. Musst du mal recherchieren. Ja, meine ich auch. Ja. Ja, dann wollten wir das heute auch mal zu Ende machen. Ne? Rocky Drama 104, das wird zu Ende machen. Mit dem UNO-Sieger, dem zweifachen UNO-Sieger. Rocky Drama 104, das war... Palim Palim. Gab es euch noch einen anderen Spruch? Du hast den Beginnspruch heute gar nicht gesagt. Wie war der Beginnspruch nochmal? Salü nicht. Wie heißt denn das noch? Guten Morgen, Bonjour, Armbanduhr. Ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, wo das herkommt. Also ich weiß, dass es in einem Schweizer Podcast zur Eröffnung gesagt wird. Ja, vielleicht hören die uns Bonjour, Armbanduhr. Aber ich weiß nicht, was das auf sich hat. Ob diese Schweizer Switch-Uhren da irgendwas mit zu tun haben, ob das mal irgendwie ein Werbespruch für die war oder ob das wirklich einfach so ein typisches schweizerisches Stichwort ist. Ja, an alle Neuhörer, die jetzt hier zuerst... Was? Sprichwort? Sprichwort, nicht Stichwort. Achso, die jetzt an alle Palim, Neuhörer. Palim, Bonjour, Armbanduhr. Palim, Palim. Ja, da ich jetzt Bonjour, Armbanduhr gesagt habe, müssen wir ja die Sendung quasi von vorne anfangen. Das heißt, wir machen jetzt direkt Teil 4. Teil 4. An alle Leute, die hier jetzt neu zuhören und vorher noch keine Folge gehört haben. Normalerweise. Die Folgen sind eigentlich immer so wie jetzt. Nee, normalerweise reden wir über normale Sachen und die Folgen sind nicht ganz so schrecklich und durchgedreht. Das kann man nicht sagen. So, also. Am Telefon ist das normalerweise auch etwas seriöser, also wenn wir hier das kann man so auch nicht sagen, außer wenn das Telefon mitten in der Sendung auf einmal nicht mehr hört. Dann ist es auf einmal ganz ernst und leise. Genau. So, damit verabschiede ich mich von euch, das war Rocky Drama 104. Und was man noch sagen sollte den Hörern, die zum ersten Mal zuhören, ja. Dass es in jeder Folge ein vollständiges UNO-Spiel gibt, in der Länge wie heute der Teil 2, nur üblicherweise ist es direkt in die Sendung eingebettet. Ja. So, und das war doch... Aber die Soundeffekte hat Mirko heute exzellent im Griff. Wir machen mal eine Sendung, wo wir nur Soundeffekte machen. Boah, quasi cool. So ähnlich wie bei der Musik-CD, die ich heute gekauft habe, von der es dann auch eine Instrumentalfassung gibt. Gibt es auch demnächst eine Dropkick-Drama-Sendung ohne gesprochenes Wort, nur mit... Mach mal auf Stopp jetzt.